Aufgabe 4. Bisher konnten die Studierenden ihrer Hochschule kostenlos an Sprachzentren neben dem Fachstudium eine zusätzliche Fremdsprache erlernen. Nun möchte das Sprachenzentrum die zusätzlichen Fremdsprachenkurse neu organisieren. Es ist geplant, erstens, weniger Sprachkurse zusätzlich zum Studium anzubieten. Zweitens, für alle Sprachkurse eine Gebühr von 30 Euro pro Semester und Kurs zu verlangen. In einer Informationsveranstaltung des Sprachenzentrums Ihrer Hochschule stellt der Rektor, Herr Professor Klarmann, diesen Plan zur Diskussion. Nehmen Sie Stellung zu dem Vorschlag. Wägen Sie die Vorteile und Nachteile dieses Plans ab. Begründen Sie Ihre Zustimmung oder Ablehnung. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Thank you.